Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Hope you're doing well. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Thank God, I still have Alini on my side. Gott sei Dank habe ich immer noch Alini an meiner Seite. Otherwise, the devotionals would have to take an interval. Sonst müssen die Andachten eine Pause einlegen. Then you would be irritated at me. Dann wärst du über mich gereizt. And then I would be irritated that you are irritated. Dann wäre ich gereizt, weil du gereizt bist. And then we all would be irritated at Daniel because he's in Europe. Dann wären wir alle wegen Daniel gereizt, weil er in Europa ist. So thank God we have Alini. Nobody's irritated. Gott sei Dank haben wir Alini, so muss niemand gereizt sein. Let's get another reason why people are irritated. Lass uns einen anderen Grund nennen, warum Leute gereizt sind. The character and the personality of other people irritate us. Der Charakter und die Persönlichkeit der anderen Leute reizen uns. I have a really, really good secret for you to learn. Ich habe ein wirklich sehr, sehr gutes Geheimnis, das du lernen kannst. If you can learn that, your life will change, I promise. Wenn du das lernen kannst, dann wird sich dein Leben ändern, das verspreche ich. Whatever irritates you most in the character of another person, was dich auch immer am meisten am Charakter der anderen Person reizt, is the weakness that you yourself have not conquered. Ist die Schwachheit, die du selber nicht besiegt hast. And you usually don't even see it because you don't want to see it. Und normalerweise siehst du es nicht, weil du es nicht sehen willst. You know, it's so funny. Once you understand how the heart works, es ist so lustig, wenn du gelernt hast, wie das Herz funktioniert. You will see when people react towards another person. Wirst du sehen, wenn Menschen auf eine andere Person reagieren? They are reacting towards the undealt issues of their own heart. Reagieren sie auf die ungelösten Probleme in ihrem eigenen Herzen? You know, I know a woman. Ich kenne eine Frau, she is so irritated by her mother's behavior. Die durch das Verhalten ihrer Mutter so gereizt wird. And she tells everybody. Und sie erzählt es allen Leuten. She talks bad about her mom. Sie spricht schlecht über ihre Mutter. You know, and when you know her, she's just like her mom. Und weißt du, wenn du sie kennst, stellst du fest, dass sie genauso ist wie ihre Mutter. You see, but we don't even see that what irritates us in others is our own unconquered issues. Aber wir sehen nicht einmal, dass das, was uns an anderen reizt, unsere eigenen ungelösten Probleme sind. So I give you a very good advice here. Ich gebe dir hier einen sehr guten Rat. If the behavior or the character problems of another irritate you, wenn das Verhalten oder die charakterlichen Probleme eines anderen Menschen dich reizen, just ask the Lord this question. Stelle dem Herrn ganz einfach diese Frage. Say, Lord, what is it in my heart that causes this irritation? Was ist es, das in meinem Herzen diese Reizung verursacht? Don't say, what is it in the character of the others? Frage nicht, was ist es im Charakter des anderen? Because if you walk in love, no character will irritate you. Denn wenn du in Liebe wandelst, wird kein Charakter dich reizen. So ask this question. Also stelle diese Frage. Lord, why do I react like this? Herr, warum reagiere ich so? And he's going to show you. Und er wird es dir zeigen. And then you will realize that maybe even subconsciously. Und du wirst realisieren, dass du vielleicht auch unterbewusst you are having the same trouble that this person is having. Du die gleiche Schwierigkeit hast wie diese Person. And once you deal with this issue in your own heart, this person's character will not irritate you anymore. Wenn du dich mit dieser Sache in deinem Herzen auseinandergesetzt hast, wird der Charakter dieser Person dich nicht mehr reizen. I'll tell you a true story that Debbie has told herself many times. Ich erzähle dir eine wahre Geschichte, die Debbie selber so oft erzählt hat. So I know I have the freedom to tell it. Ich weiß, dass ich die Freiheit habe, diese zu erzählen. In America they have a program that's called Foster Care. In Amerika gibt es ein Programm, das Foster Care heißt. Like a temporary adoption. Wie eine vorübergehende Adoption, Pflegekinderhilfe. Here's what happens. Folgendes passiert. When the family is completely messed up, wenn die Familie vollkommen zerstört ist, rather than trying to put the child in an orphanage, anstatt das Kind in ein Heim zu stecken, what they are doing is they're trying to find a family who can take care of this child either until it's 18 or can go back to the family. Suchen Sie eine Familie, die dieses Kind aufnehmen kann, bis es 18 ist oder in die Familie zurückkehren kann. And we did this for 10 years. Wir machten dies während 10 Jahren. 5 years in Austria and 5 years in America. 5 Jahre in Österreich und 5 Jahre in Amerika. And we only had teenage boys. Wir hatten nur Teenager-Jungs. And I didn't want any girls for a very simple reason. Und ich wollte aus einem ganz einfachen Grund keine Mädchen. Because all of these teenagers were very emotionally very traumatized. Weil all diese Teenager emotional sehr stark traumatisiert waren. And often many times abused. und oft mehrfach missbraucht. And I had my own sons who were teenage sons. Und meine eigenen Söhne waren Teenager. So I thought, if I have a pretty teenage girl that's emotionally very messed up in my house. So dachte ich, wenn ich ein hübsches Teenager-Mädchen, das stark durcheinandergebracht ist, in meinem Haus habe. Together with my teenage boys who already have problems with their hormones. Zusammen mit meinen Teenager-Jungs, die bereits mit ihren Hormonen zu kämpfen haben. It's going to be too crazy. Würde es zu verrückt werden. So one day we received one of these boys. He was 14 when he came to us. Eines Tages bekamen wir einen 14-jährigen Jungen. He was so, so messed up. Er war so sehr, so stark zerstört. That after a few weeks Debbie said, no. Dass Debbie nach einigen Wochen sagte, nein. He has to go, I can't handle him. Er muss gehen, ich kann mit ihm nicht umgehen. You know, and Debbie saw that the problem was not the boy, but her own heart. Debbie sah, dass das Problem nicht der Junge, sondern ihr eigenes Herz war. I mean, yes, the boy was complicated. He really was. Ja, der Junge war kompliziert. Das war er wirklich. And once Debbie changed her own heart, her and him bonded so crazy. Als Debbie ihr Herz geändert hatte, wurden die zwei so eng miteinander. In the beginning they hated each other. Am Anfang hassten sie sich. Once Debbie fixed her heart. Als Debbie ihr Herz in Ordnung gebracht hatte. Anybody who spoke one word against Debbie, he would jump up to defend her. Wäre er aufgesprungen, um sie zu verteidigen, wer auch immer etwas gegen sie gesagt hätte. So the things that irritated Debbie initially did not irritate her anymore because she fixed her own heart. Die Dinge, die Debbie anfänglich reizten, reizten sie nicht mehr, weil sie ihr Herz in Ordnung gebracht hatte. So ask the question. Also stelle die Frage. Why does this character issue irritate me so much? Warum reizt mich diese Charaktereigenschaft so sehr? I will see you tomorrow. Ich sehe dich morgen.